Gestürzt ist Bell, es konnte sich Nebo, ihre Bildsäulen sind den Tieren und dem Lastvieh zugefallen, die vor dem von euch umhergetragenen sind aufgeladen, eine Last für müdes Lastvieh. Sie konnten sich, stürzten insgesamt, nicht vermochten sie die Last zu retten, ja sie selbst sind in die Gefangenschaft gewandert. Hört auf mich, ihr vom Hause Jakobs, und du gesamter Überrest des Hauses Israels, die ihr mir aufgeladen seid vom Mutterleibe an, die ihr von mir getragen wurdet vom Mutterschoße an, und bis zum Greisenalter bin ich derselbe und bis zum Ergrauen will ich euch auf mich laden. Ich habe es getan und ich werde tragen und ich werde auf mich laden und werde erretten. Wem wollt ihr mich vergleichen und gegenüberstellen? Und wem mich gleichstellen, dass wir einander glichen? Da schütten sie Gold aus dem Beutel und wägen Silber da mit der Waage, sie dingen einen Goldschmied, dass er einen Gott daraus mache, knien nieder und beten an. Sie nehmen ihn auf die Schulter, beladen sich damit und setzen ihn an seine Stelle, dass er da selbst stehe, ohne von seinem Platze zu weichen. Und schreit einer zu ihm, so antwortet er nicht, errettet ihn nicht aus seiner Drangsal. Gedenket daran und beachtet es wohl, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Gedenkt an das Frühere von Urzeiten her, dass ich Gott bin und keiner sonst, dass ich Gott bin und nirgends meinesgleichen ist, der ich von Anfang an den Ausgang kundtue und von der Urzeit her, was noch nicht geschehen ist, der ich sprach, mein Ratschluss soll zustande kommen, und alles, was ich beabsichtige, will ich auch ausführen. Der ich vom Aufgang her den Stoßvogel berief, aus fernem Lande den Mann meines Ratschlusses, wie ich es verkündet habe, so will ich es eintreffen lassen, wie ich es geplant habe, so führe ich es aus. Hört auf mich, ihr Starrsinnigen, die ihr euch fernhaltet von der Gerechtigkeit. Ich habe meine Gerechtigkeit nahegebracht, sie ist nicht mehr fern, und mein Heil wird nicht länger verziehen. Und ich will in Zion Heil spenden und für Israel meine Herrlichkeit.